Episode 3: Die optimale Ernährung für Ausdauersportler. Der Vegan Curl Podcast. Mein Name ist Niklas von www.vegancurl.de, wo ich euch zeige, wie ihr euren Traumkörper und optimale Gesundheit mit einer 100% veganen Ernährung bekommt. Also bleibt dran! Guten Tag und willkommen zurück zum Vegan Curl Podcast. Ich bin wieder euer Niklas von www.vegancurl.de. Bevor ich anfange, möchte ich euch noch kurz sagen, dass ich einen neuen Newsletter habe, wo ich euch wöchentlich Muskelaufbau- und Fettabbaurezepte zuschicken werde, was alles umsonst ist. Also ihr könnt nur gewinnen. Deswegen bitte abonniert ihn unter www.vegancurl.de. Aber jetzt zurück zum heutigen Thema dieser Folge. Also in dieser Folge möchte ich dir erklären, wie man sich am besten als Veganer und als Ausdauersportler ernährt. Also die beiden Sachen gehen eigentlich einher, nämlich fast alle Ausdauersportler sind fast Veganer. Darauf werde ich aber gleich nochmal näher zu sprechen kommen. Also erstmal, was definiere ich als Ausdauersport? Ausdauersportarten sind eigentlich alle Sportarten, die in einem aeroben Zustand stattfinden. Die extremen Sportarten sind zum Beispiel Marathon, Ultraman oder Ironman-Veranstaltungen, wo Leute wirklich fast den ganzen Tag lang in einem aeroben Zustand sind. Was bedeutet jetzt ein aerober Zustand? Also das bedeutet einfach, dass es eine sehr lange Belastung ist und dem Körper kontinuierlich Sauerstoff zugeführt wird. Natürlich sind auch Fußball oder Handball und dann noch ganz eigentlich fast alle Teamsportarten sind aerobe Sportarten. Anaerobe Sportarten sind zum Beispiel 100-Meter-Sprints oder Gewichtheber. Nämlich bei diesen Sportarten ist der Körper der Athleten sozusagen in einer gewissen Schocksituation, wo dem Körper für eine gewisse Zeit fast gar kein Sauerstoff zugeführt wird. Auf die Ernährung von solchen Athleten komme ich dann auch noch in anderen Folgen zu sprechen. Also daran seht ihr, ein Großteil der Leute machen eigentlich nur aerobe Sportarten. Aber was viele nicht wissen, ist, dass sich die Ernährung von einem Athleten, der sich eine aerobe Sportart betreibt, sehr unterscheidet von einem Athleten, der eine anaerobe Sportart betreibt. Das kann man einem ganz einfachen Beispiel erläutern. Ein Bodybuilder ernährt sich anders als ein Marathonläufer zum Beispiel. Daran seht ihr, dass es einen Riesenunterschied zwischen der Ernährung von einem Bodybuilder und einem Marathonläufer gibt. Wie sich jetzt genau ein Marathonläufer zum Beispiel ernähren sollte, erkläre ich euch jetzt. Als allererstes und das allerwichtigste ist, dass er eine hohe Kohlenhydratzufuhr hat. Nämlich Kohlenhydrate sind für Ausdauersportler der Treibstoff und Energiequelle Nummer 1. Deswegen sollten die 80-90% der Kalorien aus Kohlenhydraten zu sich nehmen. Und vor allem morgens oder auch 3-5 Stunden vor dem Training oder dem großen Turnier sollte ein Ausdauerathlet auf eine hohe Kohlenhydratzufuhr, vor allem mit langkettigen Kohlenhydraten, aus Lebensmitteln wie Vollkornnudeln, Kartoffeln, Quinoa oder Amaranth, also hauptsächlich stärkehaltige Lebensmittel, darauf achten. 1-2 Stunden davor, also vor dem großen Turnier, sollte der Sportler nochmal kurzkettige Kohlenhydrate zu sich nehmen. Zum Beispiel in Form von Obst. Hauptsächlich bevorzugen die Ausdauersportler Bananen und Datteln, weil die eben sehr energiehaltig sind und dem Körper eben optimale Energie geben und in einem sehr kurzen Zeitraum. Während eines Turniers essen die Sportler auch hauptsächlich Zucker, also auch in Form von Obst oder in so kleinen, ja, Zuckerkapseln, die sehr energiedicht sind. Nämlich der Körper verbraucht um die 30-60 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde. Also wenn jetzt einer einen Marathon läuft für 4 Stunden, dann können bis zu 240 Gramm Kohlenhydrate verbraucht werden. Also jetzt zusammengefasst, sollte ein Ausdauersportler auf jeden Fall darauf achten, dass er extrem viele Kohlenhydrate zu sich nimmt. 3-5 Stunden vor dem Training, vor allem langkettige Kohlenhydrate. 1-2 Stunden vor dem Training oder vor dem Turnier, kurzkettige Kohlenhydrate. Und wenn es ein sehr langes Training ist oder eine sehr lange Veranstaltung, sollte man auch während des Turniers oder des Trainings auch Kohlenhydrate zu sich führen. Nämlich so 30-60 Gramm Kohlenhydrate. Gut, das war's zu den Kohlenhydraten. Jetzt zum Protein. Proteine haben extrem viele Aufgaben im Körper, aber die Hauptaufgabe ist es eben, Muskelzellen aufzubauen. Ein Ausdauersportler möchte aber eigentlich gar keine Muskelzellen haben, weil ein Ausdauersportler extrem lange und ausgiebig sein Körpergewicht tragen muss. Deswegen ist sozusagen jedes Gramm Muskeln oder auch jedes Gramm Fett eine Last für den Ausdauersportler und deswegen kontraproduktiv seiner Leistung. Deswegen sollte man auch nur 5-10% seiner Kalorien aus Protein zu sich nehmen. Gut, dann kommen wir jetzt zum letzten Makronährstoff, das Fett. Die Hauptaufgabe vom Fett ist es, die Sexualhormone herzustellen. Darunter ist auch das männliche Sexualhormon Testosteron, was hauptsächlich für den Muskelaufbau zuständig ist. Ohne Testosteron kann man eigentlich auch keine Muskeln aufbauen. Aber wie ich auch schon bei dem Protein gesagt habe, möchte der Ausdauersportler eigentlich gar keine Muskeln aufbauen, sondern so wenig Gewicht wie möglich über eine größtmögliche Strecke zu sich nehmen. Deswegen muss der Ausdauersportler auch fast gar kein Fett zu sich führen. Er benötigt auch nur 5-10% seiner Kalorien aus Fett. Daran sieht man auch, dass der Ausdauersportler fast gar kein Fett zu sich nimmt, weil Fett doppelt so viel Kalorien wie Protein hat. Und daher führt der Ausdauersportler doppelt so viel Gramm Protein zu sich wie Fett. Deswegen darauf achten, als Ausdauersportler wenig Fett zu sich nehmen. Nämlich ein weiterer Grund dafür ist es, dass Fett auch die ganzen Verstoffwechselungen im Körper verlangsamt. Aber der Ausdauersportler, wenn er jetzt ja während einem Turnier sich Datteln oder Bananen reinpfeift, möchte der Körper ja sozusagen direkt Zugriff auf den Zucker haben und den Energie umwandeln. Und deswegen sollte man das Fett als Ausdauersportler besonders runterhalten. Zusammengefasst heißt das, dass eure Makronährstoffverteilung als Ausdauersportler um die 80-10-10 bis 90-5-5 sein sollte, ungefähr. Ja, jetzt ist die Frage, wie bekomme ich dieses Verhältnis an Nährstoffen? Das ist ganz einfach. Ernähr dich einfach hauptsächlich von stärkehaltigen Lebensmitteln, Obst und Gemüse und dann wirst du automatisch auf dieses Nährstoffverhältnis kommen. Und deswegen, wie ich auch schon eben gerade angedeutet habe, sind auch fast alle Ausdauersportler oder anders gesagt alle erfolgreichen Ausdauersportler mindestens 90% vegan. Zum Beispiel die Weltrekordhalter im Marathon, die fast alle aus Kenia kommen, ernähren sich hauptsächlich von Haferbrei. Also die vegane Ernährung hat auf jeden Fall keine Nachteile im Ausdauerbereich und es hat im Gegenteil sogar einen Vorteil für die Ausdauer. Wissenschaftliche Studien haben sogar bewiesen, dass eine vegane Ernährung die Ausdauer sogar erhöht. Also macht euch keine Sorgen, wenn ihr Veganer seid. Wendet einfach die Tipps an, die ich eben gerade genannt habe und dann wird es auf jeden Fall klappen und ihr werdet richtig erstaunt sein, was für Resultate ihr bekommt. Gut, das war's jetzt von dem Podcast. Ich hoffe, der hat euch gefallen. Ich werde jetzt immer versuchen, täglich immer einen Podcast zu machen. Und falls ihr noch irgendwelche Fragen habt oder irgendwelche Themen, die euch als Veganer oder allgemein als Fitnessinteressierter sehr faszinieren oder interessieren oder über was ihr mehr wissen wollt, dann schreibt mir einfach unten in den Kommentaren eure Wünsche. Und falls ihr noch nicht meinen Newsletter auf www.vegancurl.de abonniert habt, dann macht das bitte. Dort bekommt ihr jede Woche neue Rezepte und immer einen fürs Muskelaufbauen und einen für den Fettabbau. Gut, das war's jetzt von mir. Euer Niklas von www.vegancurl.de. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ihr könnt Anmerkungen in der Videobeschreibung reinschreiben und irgendwelche Verbesserungsvorschläge. Gut, man sieht sich. Euer Niklas. Peace. Falls euch der Podcast gefallen hat, vergesst nicht, mir eine Bewertung auf iTunes zu geben. Helft mir dabei, die vegane und gesunde Nachricht für alle zugänglich zu machen. Für weitere Informationen und Fragen geht auf meine Webseite www.vegancurl.de. Haltet euch fit.